Zeit in der Koppelei. Wie kann ein Mensch nicht für die Eintracht sein? Es will mir nicht in der Koppelei. Wie kann ein Mensch nicht für die Eintracht sein? Wisst ihr, wer die Eintracht ist? Der Traditionsverein, auf den die Fußballwelt gewiss recht stolz kann sein. Vor beinahe mehr als 100 Jahren hat man hier schon gekickt. Doch unterm anderen Namen zwar, doch auch schon sehr geschickt. Seit's die Bundesliga gibt, hat sie in deren Platz. 2 Jahre haben sie Pause gemacht, doch danach fragt kein was. Es will man nicht in der Koppelei. Wie kann ein Mensch nicht für die Eintracht sein? Es will man nicht in der Koppelei. Wie kann ein Mensch nicht für die Eintracht sein? Wo findet man ansonsten noch so viel Beständigkeit? Wo findet man Fans, die Woche für Woche zum Ansporn stets bereit? UEFA Cup, Deutsche Meisterschaft und 4-mal der Pokal. Das waren Stationen fabelhaft, vielleicht kommt's bald nochmal. Wir drücken all die Daumen dir und halten dir die Treu. Was Eintracht ist, das wissen wir und singen ohne Scheu. Es will man nicht in der Koppelei. Wie kann ein Mensch nicht für die Eintracht sein? Es will man nicht in der Koppelei. Wie kann ein Mensch nicht für die Eintracht sein? Es will man nicht in der Koppelei. Wie kann ein Mensch nicht für die Eintracht sein? Es will man nicht in der Koppelei. Wie kann ein Mensch nicht für die Eintracht sein?